ich dich in Liedern preisen, sing ich dir das längste Lied. Ja, ich will in allen Weisen dich zu singen nimmer müd. Doch was immer mich betrifft, ist, dass ich nur immer stumm tragen kann, ich Herzgeliebte in des Busens Heiligtum. Dieser Schmerz hat mich bezwungen, dass ich sang dies kleine Lied. Doch von bitterem Leid durchdrungen, das noch keins auf.